bescheiden, o elender Graus. Lève-toi, lève-toi, ma sœur malade, crie le mal dans l'univers. Lève-toi, lève-toi, ma sœur malade, danse ronde, aie confiance. Wenn ich was schaffe, läuft alles krumm. Wenn ich was wage, mach ich's ganz dumm. Will ich schlafen, schlaf ich nicht ein. Oh,